Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Zetgadia-Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, besichtigte die Taekwondo-Halle, die derzeit rekonstruiert wird. Bei der Besichtigung verschiedener Baustellen ermutigte er die Erbauer und ergriff die Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität des Bauobjekts und zur schnellen Ausführung der Bauarbeiten für die erfolgreiche Veranstaltung der 20. Taekwondo-Weltmeisterschaft.